Sie das Filmkraut. Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilft dir dabei Bäckerfest. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bäckerfaust, dem Musikmagazin. Heute wieder live aus dem Hörsprung-Studio. Ich sitze hier mit dem unfassbar super gut gelaunten, stets lächelnden und nie mit den Nerven am Ende seienden Ronny. Ja, ich grüße dich. Hallo Elias. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und wir haben uns heute ja ein ganz spezielles Thema ausgedacht. Filmmusik soll heute unser Thema sein. Zum Thema Filmmusik fällt mir eigentlich nur ein, wir sind gerade im Radio, Video Killed the Radio Star. Damit hat eigentlich alles angefangen und hat alles kaputt gemacht. Meinst du eigentlich nicht, wir sollten lieber, bevor wir den Film loben, erstmal unsere Zuschauer begrüßen? Zu Hause am Podcast-Endgerät. Natürlich, natürlich. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, wunderschönen guten Tag an alle, die das jetzt als Podcast über iTunes, über den RSS-Feed oder sonst irgendwo hören, bei Radio Frei gerade live an den Empfangsgeräten sitzen. Es wird wunderbar. Die nächste Stunde wird zuckersüß, es wird zum Zurücklehnen, aber auch ein bisschen zum Träumen. Aber wir schauen, was passiert. Thema Filmmusik. Ja, und dann legen wir gleich mal los. Wie immer bei uns in der Sendung fangen wir natürlich an und wollen ein bisschen Wissen verbreiten über das Thema Filmmusik. Und wir fangen wieder mit so einer Definition an, nicht wahr? Filmmusik, was ist das eigentlich? Und ja, Filmmusik, klar, ist einfach Musik, die im Film eingesetzt wird, um beispielsweise die Handlung zu unterstreichen oder um Emotionen beim Zuschauer auszulösen. Und ja, Filmmusik ist noch gar nicht so alt, jedenfalls nicht so alt wie der Film im Allgemeinen. Denn es war erst im Jahre 1927, als das erste Mal Filmmusik eingespielt wurde im Kino. Ja, ich glaube, meine Oma hat mir damals davon erzählt. Ja, einige erinnern sich vielleicht noch dran. Ein warmer Tag im Sommer, als plötzlich Musik zum Bild dazu kam. Ja, ja. Und ganz furioses Erlebnis. Alle haben sehr gestaunt. Und es war der Film The Jazz Singer in den USA angelaufen. Was hast du eine Inhaltsangabe? Es würde mich mal interessieren, was da vertont wurde. Es geht um einen Sänger und einen schwarzen Sänger, der ja sich auf die Bühne stellt und dort sein Können zur Schau stellt. Ja, und damals in der weißen Gesellschaft hat das natürlich schon für Furore gesorgt. Und das Spannende dabei ist auch, also für alle, die den Film mal sehen wollen, der Hauptdarsteller ist Al Jolson, und Al Jolson ist meines Wissens nach ein Weiser, den man schwarz angemalt hat. Jetzt ist dann schon die erste Frage, warum musste sich ein Weiser schwarz anmalen? Meine Frage schon wieder, fängt da nicht genau der Rassismus an, nicht zu sagen, die Rolle kann vielleicht auch von jemandem, der am Ende auch schwarz ist, ja, erfüllt werden? Zur damaligen Zeit in den USA spielte das, glaube ich, noch keine Rolle. Also so weit waren die da leider noch nicht. Ja, und du hast jetzt so, wenn man den Film mag, kann man sich den zu Hause angucken, und du hast den vielleicht auf deinem Bandgerät und kannst es mal gerne verleihen. Wenn jemand was will, kann er dich ja anschreiben, oder ist er bei Kinox.to irgendwo noch zu finden? Das kann oder? Ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen. Ich schaue nur legal Film, ja, um hier mal eine Lanze zu brechen vielleicht auch. Aber vielleicht hören wir uns einfach mal das Lied an, das den Film berühmt gemacht hat und vor allem, was die Filmmusik berühmt gemacht hat. Denn ab diesem Film ging es dann los mit dem Tonfilm, und wir hören jetzt Mammy. Das war die Filmmusik zum wunderbaren Film namens The Jazz Singer. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ja, vielleicht einfach mal anschauen. Wie gesagt, das Interessante an dem Film ist vielleicht nicht unbedingt der Inhalt. Das Spannende ist eher für mich gewesen, 1927 in die Kinos gekommen, und er hat der Filmmusik zum Durchbruch verholfen. Also danach gab es dann wirklich vermehrt Filmmusik im Kino zu sehen. Was mich da tatsächlich mal interessieren würde, wäre, was so eine Produktion damals gekostet hat, einen Film mit Musik zu unterlegen. Das wäre wirklich mal interessant, aber ich glaube, da ist auch schwierig ranzukommen, da irgendwo Informationen zu holen. Wenn jemand Informationen hat, sehr gerne, immer an uns senden. Entweder Twitter, Hashtag Bäckerfaust oder unter der E-Mail superheißerscheiß@gmail.com. Alles möglich. Das wäre ganz toll. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht recherchiert. Ich kann es nicht sagen. Ich denke, es waren für damalige Verhältnisse exorbitante Summen, aber für heutige Verhältnisse ist die Zahl wahrscheinlich eher klein gewesen. Eher so wie mal in Urlaub fahren. Ja, vielleicht, ne? Vielleicht. Und auf dem Walkman Copacabana hören. Irgend so etwas. 30 wird es wohl da irgendwo drin liegen in dem Bereich. Ja, wenn ihr was habt, gerne an uns senden. Ja, superheißerscheiß@gmail.com oder auch einfach bei iTunes kommentieren, 5 Sterne geben, alles möglich. Einfach schreiben, auch für Ideen für die nächste Sendung. Einfach irgendwo was hinschicken und wir machen dann was draus. Wir können genau. Freunde sein. Ja, das wäre toll. Ich habe vielleicht noch ein paar Schlaumeier-Sachen hier mitgebracht, worauf ich noch eingehen möchte. Ich bin gespannt. Ja, denn ich möchte noch mal auf die Funktion von Musik im Film eingehen. Das heißt, warum bauen wir die ein? Was soll das eigentlich mit dieser ganzen Musik darin? Du meinst einfach, dass es darum geht, dass irgendjemand sich gedacht hat, wir verdienen jetzt noch mehr Geld, indem wir zu jedem Film noch einen Soundtrack rausbringen. Genau. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Ja, es ist am Ende wahrscheinlich genau das. Und es wird dir aber jetzt über irgendeinen Wikipedia-Artikel suggeriert, dass das bestimmt irgendwas mit der Dramaturgie des Films zu tun hat. Ja, so war es natürlich auch. Aber am Ende geht es nur um Geld. So war es natürlich auch. Nein, ich glaube, damals gab es schon sehr viele Enthusiasten noch im Filmbusiness. Das ist meine nächste Frage. Meinst du, es gab damals den Soundtrack auch auf Schellackplatte? Das kann ich dir nicht beantworten. Das kann ich dir nicht beantworten. Wäre aber auch mal interessant herauszufinden. Wenn jemand irgendwas weiß und uns beiden Grünschnäbeln weiterhelfen kann, bitte meldet euch. Wir sind sehr interaktiv hier, ihr merkt schon. Oh, ja. Wie früher bei Viva. Viva interaktiv. Deswegen habe ich mir heute auch extra 2 Zöpfe gemacht und trank bauchfreies Top, um die Stimmung ein bisschen interaktiv voranzubringen. Ja, ganz wunderbar. Also ich würde vielleicht trotzdem mal ganz kurz, damit ihr wieder ein bisschen Musik hören könnt, auf die Funktionen eingehen. Und es gibt meines Wissens nach 3 Funktionen. Wir haben einmal die syntaktische Funktion. Das heißt, hier wird Musik eingesetzt, um Sequenzen voneinander zu trennen, sie besser unterscheiden zu können. Also das heißt, für den Zuschauer erkenntlich zu machen, wenn sich das Geschehen des Films ändert. Ja, vor allem zum Schluss. Stimmt's? Meistens zum Ende, dass das Ende noch mal ein bisschen dramatischer wird. Habe ich meistens so das Gefühl, steigert sich der Lautstärkepegel exorbitant nach oben, weil ich generell immer nach der ersten halben Stunde beim Film einschlafe, um dann geweckt zu werden am Ende, wenn das große Drama seinen Höhepunkt erreicht, alles schießt, alles brennt, alles explodiert oder gerade die Frau wieder mal auszieht und wegläuft und beide dann zusammen in ihren Zimmern sitzen, weinen, denken an den anderen, Sequenz, wie sie voneinander träumen, dann kommt diese Musik, die nochmal das Drama nach oben bringt und dann kommen wir zum Schluss. Und dann, wenn du dann aufwachst, kannst du immer mitreden, weil du hast den Anfang und das Ende von jedem Film gesehen. Der Mittelteil ist eigentlich meistens egal. Das stimmt. Aber dann hast du natürlich die komplette Heldenwanderung verpasst. Aber ganz egal. Es reicht auf jeden Fall für den Schulhof, um mitreden zu können. Was du uns gerade ganz Tolles erzählt hast, würde ich eher als die zweite Funktion von Musik im Film interpretieren, ja. Und das ist die expressive Funktion. Du hast es ganz wunderbar erklärt. Es geht eigentlich dann darum, das Geschehen des Films für den Zuschauer nochmal zu intensivieren. Ja, also das heißt, Trauriges noch trauriger zu machen oder Schmalziges noch schmalziger zu machen. Also du hast es eigentlich ganz wunderbar schon dargestellt. Also das wäre die expressive Funktion. Das, das quasi nochmal der Herzschmerz der Mutter, die abends bei der Lindenstraße sitzt. Ach, apropos, bei Lindenstraße ist doch auch zum Schluss immer dann immer so dieser Moment, wo die Frau nach Hause kommt, Der Mann liegt gerade im Bett mit der Freundin, der Schwester vom Nachbarn und dann kommt genau dieser dramaturgische Moment. Der dramaturgische Moment. Gute Zeiten, schlechte Zeiten macht das im Übrigen auch. Habe ich gehört. Man nennt es aber nicht dramaturgischen Moment. Sondern? Es ist ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger. Ja? Sylvester Stallone. Bringt dich dazu, morgen wieder einzuschalten. Ja, ja. Hat mich Sylvester Stallone jahrelang, den 80er, ja, mit Cliffhanger, richtig, auf Teneriffa gedreht. Da war ich sogar am originalen Drehset. Oh. Unfassbar. Ich glaube, ich habe seinen Schweiß noch gerochen. Du hast es einfach nur gut. Und ja, kommen wir zur letzten Funktion. Ja, ich bin gespannt. Das ist die dramaturgische Funktion. Wer und, hätte es ja, gedacht? Ja, logisch, logisch. Ja, und sie versucht einfach nur, die Person, die wir gerade sehen, also das heißt den Protagonisten zum Beispiel, und ihre Stimmung zu unterstützen. Ja, also das heißt, die Gefühle, die diese Person jetzt hat, nochmal deutlicher werden zu lassen. Genau. Das wäre so das Wichtigste zum Thema Filmmusik. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Einblick. Also ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mich ja tatsächlich nicht nur auf das Thema Filmmusik vorbereitet habe, sondern auf das Thema Soundtrack. Oh. Und habe da natürlich auch noch gesehen, dass natürlich auch bei Computerspielen und bei, was gibt es da noch so, wo ein Soundtrack dazu aufgebaut wird, zu irgendwelchen Festen und so. Ich habe mich da auch noch mal ein bisschen breiter gefächert und werde dir dann nachher im Anschluss auch noch ein bisschen da was näher bringen und dir zeigen, was mich so sozialisiert hat. Oh, in da bin ich sehr gespannt wilden drauf. Nullerjahren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt hast du noch ein Lied für uns? Aus welcher Zeit? Ich hätte ganz viele Lieder für uns. Ich bin gespannt. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal mit einem kleinen Spiel anfangen wollen. Mit einem kleinen Spiel. Mit einem kleinen Spiel. Ich bin Spiel. So ein super Zocker, ja, und so ein Quiz-Ass. Ja. Ich hoffe, es ist was zum Quizzen. Es ist was zum Quizzen, ganz genau. Da wir uns heute ja mit Filmmusik beschäftigen, habe ich verschiedene Filmthemen mitgebracht. Und ich möchte dich bitten, vielleicht auch die Zuschauer draußen mitraten lassen, um welche Filmthemen handelt es sich. Ich werde die ganz kurz anspielen und ja, dann kannst du einfach mal losraten. Ich bin gespannt. Ja, wollen wir beginnen? Ja, ja, bitte, bitte. Also dann kommen wir zur ersten. Hast du nicht noch so einen Einspieler wie bei Wer wird Millionär? So. Danke, da haben wir ihn doch schon gehabt. Wunderbar. Also wir kommen zum ersten Einspieler. Indiana Jones. Hammerhart, richtig. Sehr gut. Indiana Jones. Zeitloser Klassiker. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Soundtrack hat auch Filmgeschichte geschrieben. So, ich bin gespannt. Nächster. Ich bin heiß. Du bist heiß, ich bin gespannt. Also das war auf jeden Fall großartig. Ja. Wir kommen zum nächsten. Ja, ja, bitte. Ghostbusters, ganz klar. Das ist kein Problem. Ghostbusters ist, kam jetzt übrigens Neuverfilmung. Das stimmt. Mit vier Frauen. Ich habe am Anfang gedacht, es war ein unfassbares Macho-Mehrgespritze, dass es natürlich für viele nicht klar ging, dass die Ghostbusters auf einmal von Frauen gespielt werden. Aber ich habe gehört, fernab von dem soll der Film, ob Frau oder nicht Frau, völlig scheiße gewesen sein. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Wahrscheinlich kann man sowas nicht nochmal auflegen. Also, wahrscheinlich nicht. Bill Murray damals sensationell gespielt. Ganz toll, ganz toll. Also, so. Ihr merkt schon, so manche Tracks, die gehen einfach im Ohr, ins Ohr, die bleiben im Ohr. Die wecken vor allem auch Emotionen. Also ich habe jetzt gerade hinten in meinem, da wo der Weisheitszahn gezogen wurde, da habe ich jetzt gerade Popcorn geschmeckt, wie damals, als ich das erste, ja, Mal Ghostbusters geguckt habe. Ist das nicht toll? Aber lass uns mal ein Stück weitergehen. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es jetzt nicht ganz so einfach. Spiel mir das Lied vom Tod. Nein. Nicht? Nein. The Good, the Bad, the Ugly? Elias, du bist der Hammer, du bist der Oberhammer. Ist das nicht bei, ist das? Es ist The Good, the Bad, and the Ugly. Übrigens, kleiner Tipp von mir. Clint Eastwood. Kleiner Tipp von mir. The Good, the Bad, the Ugly, super Soundtrack, weil auf dem Soundtrack ist die Originalversion von Knocking on Heaven's Door drauf. Die ursprünglich erste Version mit Chor gesungen. Sensationell. Kann ich jedem nur empfehlen. Wunderbar. Also ich merke, dafür, dass du behauptet hast, dich mit Filmmusik nicht gut auszukennen, bist du auf jeden Fall sehr gut bewandert. So, weiter geht's. Okay. Festhalten. Barbie Girl von Aqua. Ah, das ist Requiem for a Dream oder Clockwork Orange? Beides nicht. Beides nicht. Du bist schon sehr nah dran gewesen. Du hattest den richtigen Regisseur auf jeden Fall schon erwischt. Stanley Kubrick auf jeden Fall. Und dann ist das nicht Clockwork Orange. Also ich finde, ein ganz großartiger Film. Odyssee im Weltall? Auch nee, das nicht. Auch das nicht. Das ist noch von Stanley Kubrick. Was war denn noch eine Stanley Kubrick-Verfilmung? Ja, ich kann ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich komme einfach nicht drauf. Ja, dann werde ich es einfach sagen. Also, wir hören hier die Filmmusik zu Barry Lyndon. Barry Lyndon? Barry Lyndon. Ein ganz wunderbarer Film. Ganz tolle Bildsprache, ganz tolle Einstellungen. Also wirklich ganz toll. Die Musik übrigens von Händel geschrieben. Extra für den Film. Hat damals extra schon gedacht, Film, du, wenn genau. Der Stanley dann mal kommt und da drückt an meine Angehörigen noch mal ein paar Mille raus. Ja, sehr gut. Also, okay. Habe ich dich doch mal gekriegt. Ja, schade drum. Ich denke, jetzt kommt noch was. Kriege ich für Stanley Kubrick einen halben Punkt? Ja, ich denke schon. Also jetzt kommt noch was, das wirst du auf jeden Fall erraten. Kevin allein zu Hause, ne? Ah. Es kommt mir sehr bekannt vor. Es kommt dir sehr bekannt vor. Und ich glaube, unsere Zuschauer... Jurassic Park? Nein. Auch nicht. E.T. Ja, richtig. Habe ich tatsächlich auch nie gern geguckt. Jetzt ein kleines Plädoyer von mir. Die meisten Filme, die so megamäßig gehypt werden, sind ganz schwierig für mich. Und E.T. ist zum Beispiel ein Film davon, den ich einfach... Es mag sein, dass der zu der Zeit absolut herausragend war, aber... Wie sagt man so schön in Berlin, der catcht mich nicht. Ja, das kann gut möglich sein. Also natürlich. Hast du dir den Film öfter angeguckt? So? Ist das ein Film? Da war ich noch relativ jung. Ich glaube, ich habe den 2-3 Mal gesehen. Aber war schon auch gruselig, oder? Ich weiß, das vielleicht so als kleine Anekdote nebenbei. In diesem Film gab es eine Szene zur damaligen Zeit, hatte da der Polizist eine Pistole. Und die richtete er auf den Jungen oder auf das Alien. Ich kann es nicht genau sagen. Und der Film wurde später nochmal digital remastered und da wurde diese Pistole tatsächlich in ein Mikrofon Quatsch. Umgewandelt, ja, in so ein Walkie-Talkie umgewandelt, damit diese Ernsthaftigkeit rausgenommen wird. Unfassbar. Ja, heutzutage alles machbar. USA. Aber kommen wir USA. Weiter. Kommen wir weiter zum nächsten Filmtitel. Und der braucht ein wenig, bis er... Irgendwas Horrorfilmmäßiges auf jeden Fall. Ja, natürlich. Shining? Nein. Stanley Kubrick wieder? Nee. Nein. Stephen King? Sag mal ja ungefähr. Aus welchem Zeitalter? 80er? 60er. 60er. Die Vögel. Alfred Hitchcock. Wir kommen in die richtige Richtung. Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. Psycho, ganz genau. Ja? Wieder einen halben Punkt. Ja, ja. Auch ein Film, den ich nie gesehen habe tatsächlich. Lohnt sich. Ja? Ja. Hitchcock konnte sehr, sehr gut... Mit dieser Spannung spielen, ja. Also das, der war ein großer Filmemacher und was man so von ihm lesen kann, er hat am liebsten ein Drehbuch geschrieben und wenn das Drehbuch fertig geschrieben war, dann hat er eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr gehabt, den Film weiterzumachen, weil Drehen und sowas, das war alles dann lästig für ihn, aber der Film entsteht im Kopf, ja. Also es ist ein bisschen wie Radio, sage ich mal. Übrigens sitzen wir zwei gerade in Unterhose mit dicker Plauze hier und trinken jede Menge Dosenbier. Das hättest du wohl gerne. Gesponsert von Hansapilz. Es gibt aber auch noch gute andere Biere, wie Oettinger, Sternburg. Ja, und jetzt habe ich noch, jetzt habe ich noch den letzten Titel für dich. Das sollte jetzt kein Problem sein. Sagst du? Ja, das weiß ich. Ich kenne dich. Ist das... Ah. Ja, kenne ich. Er kennt es nicht. Ist das, in welchem Film wurde das denn eingesetzt? Ist das bei Kill Bill? Nee. Nee. Ich kann leider tatsächlich gerade nicht sagen, in welchem Film das ist. Du bist mal raus mit der Sprache. Welches Jahr? Das Jahr kann ich dir nicht mal sagen. Also ungefähr. Aus welchem Jahrzehnt? 70er, 80er? Western? Klar. Ich würde mal hier kurz stoppen. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Ja. Also, wir haben es hier mit Bud Spencer und Terence Hill. Ah. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Okay, ja. Okay. Genau. Das war auch schon mein kleines Spiel, was ich vorbereitet habe. Du warst sehr gut. Ich habe echt heiß gestartet. Ja? Also ich bin so wie die typische Saison vom FC St. Pauli. Du startest wie ein Kaputter, stehst oben an den obersten Rängen und dann brichst du weg, weil irgendwann die Luft nicht reicht. Ungefähr so wie ich nachts auf Partys. Heiß gesteigert und dann aber schnell abgefallen, um dann nach Hause getragen zu werden, um sich manchmal noch vor dem kompletten Abstieg zu retten. Aber du warst gut. Du warst gut. Am Anfang. Also, ja. Auch früher aber in der Schule. Ich wollte hiermit natürlich jetzt auch noch ein bisschen Werbung einbauen. Die rechte und die linke Hand des Teufels, Bud Spencer, Terence Hill, die sind ja Maskottchen für ein kleines Festival, was hier immer wieder in der Nähe unseres Studios stattfindet. Du meinst Rock am Berg? Ich meine natürlich nicht Rock am Berg. Ich meine ein noch kleineres Festival. Das Würstchen- und Bierfestival, darauf wollte ich anspielen. Soweit ich weiß, bist du ja einer der Mitbegründer, der Mitinitiatoren dieses Festivals. Ja, also und aus dem Festivalkomitee. Oh. Wir sind drei Vorsitzende, die alle gleichberechtigt sind. Aber ja, das Würstchen- und Bierfestival, schön, dass du darauf auch eine kleine Anspielung baust, so mit deinem Bud Spencer-Track. Ganz genau. Dieses Jahr im Übrigen vom 21. bis zum 23. Juli. Das wollte ich hören. In Geismar, bei Geisar, Thüringen. Und natürlich nur echt mit dem Würstchen und Bier Spiel. Unfassbar gut. Mit zwei Assetrumpfen auf, 90 Minuten auf dem Fernseher oder auf der Leinwand und dazu Würstchen und Bier im Wechsel, wer die meisten Punkte sammelt und so. Wer Bock hat, sich zu informieren, www.würstchenundbierfestival.de zusammengeschrieben. Es wird dies ja sensationell. Ich darf leider noch keine Bands verraten. Das Line-up steht. Es wird sensationell. Unfassbar gute Musik, ganz tolle Leute und alles recht zwanglos, naturbelassen. Wunderschön. Und daraufhin würde ich jetzt einfach nochmal die rechte und die linke Hand durchspielen lassen. Willst du einspielen? Ich würde es nochmal durchspielen lassen, einfach weil ich glaube, es ist ein Klassiker. Hau einen raus. Seen him years ago, boy, when you've seen him with his gun. Da ist irgendwas ausgestiegen gerade. Es ist was ausgestiegen tatsächlich. Was war da los? Ich kann dir es nicht sagen. Hast du auf Stopp gedrückt wieder? Während du gerade dein achtes Bier aufgemacht hast, wir bist du wieder mal auf Stopp gekommen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Unfassbar. Bud Spencer und Terence Hill, nochmal hier der Verweis auf das Würstchen- und Bierfestival. Ja, wie gesagt, man kann immer nur nochmal sagen, es wird sensationell, weil kommt da vorbei. Bahnt sich Großes an. Kommt vorbei. www.würstchenundbierfestival.de. So, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen was gucken lassen mit, dass ich mich mit Soundtracks an sich nicht nur mit Filmmusik beschäftigt habe. Und das, was mir, als ich Computerspiel-Soundtrack gelesen habe, ist mir das Erste, was mir natürlich in den Sinn gekommen ist, so diese 8-Bit-Phase mit Super Mario, Tetris und so, klar. Kennt man ja alles. Aber ich sag mal so, als ich so in dieser Adoleszenzphase war und gerade so stark pubertierend war, so mit 13, 14, war gerade so die Phase der PlayStation 1. Hm. Und dort gab es Tony Hawk Pro Skater 2. Ja, natürlich, wer kennt ihn nicht? Und ich muss tatsächlich sagen, Tony Hawk Pro Skater 2 hat mich musikalisch wirklich stark sozialisiert, weil das war ein Soundtrack mit 15 Liedern, der einfach sowas von unfassbar gekracht hat und auch das Spiel mit diesem Skateboard, dieses rohe, was für mich als Dorfjunge ja ohne Skaterpark rundherum oder sonst irgendwas eine ganz neue Erfahrung war. Das hat mich dann auch noch dazu gebracht, dass ich dann auch noch Skateboard gefahren bin und so. Also da muss ich sagen, das Spiel hat gerne erlebt. einiges angerichtet bei mir. Und deswegen würde ich aus den vielen so guten Sachen würde ich gerne Rage Against the Machine mit Gorilla Radio spielen. Oh, ganz wunderbar, ganz wunderbar. Also wir sehen schon, ne, wie diese Musik doch die Generationen geprägt hat, durch die einzelnen Filme oder auch Spiele, in denen sie dann auftaucht. Ich bin sehr gespannt. Auch da ist meine Frage, tatsächlich hat Tony Hawk selber auch mit beim Soundtrack gewirkt und hat da was mit ausgesucht oder hat das die Spielefirma alleine gemacht? Das würde mich auch interessieren. Da kann ich nichts zu sagen. Also an sich, glaube ich, ist der Typ so tough, dass er mit Sicherheit da seine Finger im Spiel hatte. Ja, ich denke, das lässt sich auch sehr gut vermarkten. Also wenn dann so eine berühmte Persönlichkeit damit rumwurstelt und ja, da seine eigenen Erfahrungen und sowas einbringt. Also ich denke, ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen, dass er da mitgewirkt hat. Also vielleicht auch da wieder, wenn jemand was Näheres weiß, Hashtag Bäckerfaust in allen sozialen Medien sind wir bereit, irgendwas entgegenzunehmen. Und jetzt für euch Rage Against the Machine. Ja, Rage Against the Machine. Immer wieder wunderbar. Ja, ich denke immer auch. Immer also, wieder ein Genuss. Es erinnert mich, ach, viele Erinnerungen kommen hoch. Es ist einfach nur schön. Es kribbelt im Bauch, die Gefühle kommen hoch. Schön. Es ist sensationell. Sind die denn eigentlich noch am Start? Manchmal höre ich was von ihnen, manchmal höre ich nichts mehr von ihnen. Also aktuell, glaube ich, sind die Bandmitglieder geteilt, weil es gibt jetzt momentan Cypress Hill und Rage Against the Machine haben irgendwie eine Combo-Band gestartet, aber ohne den Sänger von Rage Against the Machine, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist auch egal, auf jeden Fall gibt es gerade eine Combo zwischen den beiden und die spielen dies ja, glaube ich, auch bei Rock am Ring. Rage Against the Machine sind mal kurzzeitig wieder aus der Versenkung aufgetaucht, haben ein paar Festival-Gigs gespielt und waren wieder weg. Das habe ich mitbekommen, ja. Das ist auch so eine Kombo, wo man ganz klar sagen muss, man weiß auch nicht, ob man da unbedingt nochmal ein neues Album braucht oder ob man einfach die Sache, den Meilenstein, den man sich gesetzt hat, sollte man vielleicht auch einfach im Graben sitzen lassen. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre es eine Zweitauflage, die in der Regel nicht so gut wird wie das Original. Ja. Ja. Man kann ja immer noch mal gerne, wenn das Geld dann knapp wird, noch mal ein bisschen Rock am Ring und so Headliner spielen und dann kann man ja wieder sich getrost zu Hause auf die Couch legen. Und die alten Sachen noch mal aufwärmen. Aber ist eigentlich auch ganz schön, ne? Wenn du mal gerade kein Geld hast, sagst du, ach komm, nächstes Jahr machen wir mal kurz Europa-Tournee, die größten Festivals spielen, mal vor 80.000 Mann und dann gehe ich wieder heim und lege mich wieder hin. Aber ich muss gestehen, ich würde es mir angucken. Definitiv. Ich würde es mir angucken. Immer allein, was diese Musik immer noch für eine Kraft hat von der Platte. Ja. Und das live, ich habe es leider auch immer noch nie geschafft, Rage Against the Machine live zu erleben. Muss ich auch sagen. Habe ich leider nicht das Glück gehabt. Das wird einem ja leider bei vielen Bands verwehrt bleiben, weil ich glaube, gerade so die guten Bands der 90er werden immer weniger, beziehungsweise bei manchen Bands hatte ich auch mittlerweile wenig Interesse, mir das nochmal anzuschauen, muss ich sagen. Bei manchen sind die fetten Jahre einfach vorbei. Apropos, die fetten Jahre sind vorbei, um wieder auf unser Thema zu kommen. Okay. Ein super deutscher Film. Hast du schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und für gut befunden? Einer meiner Lieblingsfilme, jetzt sag nichts Falsches. Fand ich gut. Aber ich glaube, das Ende war mir ein wenig, da wurde es dann so ein bisschen fahrig irgendwie. Also ich hätte mir, kitschig. Ich hätte mir ich hätte mir ein krasseres Ende gewünscht. Also einfach den Stiefel durchziehen und es wurde mir dann so einsichtig. Sie wurden geläutert und naja, bis kurz vor Ende bin ich absolut bei dir. Toller Film gewesen. Gebe ich dir ganz klar recht. Aber da sind wir auch beim Thema deutsche Filme, was ja eher meine Sache ist. Also so deutsche Filme bin ich ja wirklich, sammle ich auch das Wichtigste, was geht. Da habe ich jetzt das kleine Quiz für dich. Huhu. Hier geht es ja meistens in den Filmen weniger darum, dass ein Orchester eingesetzt wird für die Dramaturgie. Es geht ja eher darum, möglichst originell einen Soundtrack zu erstellen mit Indie- und Alternative-Musik in der Regel oder mit völlig abgefahrener Musik, einfach nur, um den Film noch abstruser zu machen, will ich sagen. In der Regel werden da ja fertige Musikstücke genutzt, die eingebaut werden. Genau. Ich glaube, für deutsche Produktion ist auch diese ganze Orchestergeschichte und so weitaus zu kostspielig. Ja, ich finde das aber auch völlig legitim. Also wir kennen das ja auch von Tarantino. Also da wird ja auch nur sehr selten mal Musik komponiert für seine Filme, sondern der sucht sich seine Soundtracks ja auch aus. Und aus meiner Sicht, also die Soundtracks von Tarantino-Filmen sind eigentlich immer sehr, sehr gut. Ja, das muss man sagen. Der gibt sich auch sehr viel Mühe. Wobei ich da auch gehört habe, der muss auch tatsächlich alle Lieder selbst raussuchen. Und auch gerade, ich glaube, bei Django war das, wo er auch wieder irgendeinen Country-Sänger mit 80 nochmal rangeholt hat, weil er ihn so abgefeiert hat, dass er genau von ihm nochmal ein Stück haben wollte. Hat ihn nochmal einspielen lassen. Ja, er muss also wirklich brennen dann dafür. Ja, toll. Also ich finde, das merkt man auch den Soundtracks seiner Filme immer an. Die sind immer wirklich richtig gut. Die reisen dann immer mit. Ja, aber ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt auf der deutschen Seite mitgebracht hast. Ich habe als erstes einen der wenigen deutschen Filme, die tatsächlich international sogar zu Ruhm gekommen sind. Und auch, ich bin gespannt, ob du den, eigentlich muss man sagen, den Titeltrack des Films erkennst, beziehungsweise darauf hinweist, welcher Film das Ganze ist. Oh, jetzt muss ich einen Moment noch warten, weil hier gerade die Technik etwas spinnt. Einen Moment, was ist hier los? Dauert noch einen kurzen Moment. Ja, das kann passieren. Willst du vielleicht noch kurz was erzählen von dir privat oder so? Ach na ja, also im Moment gibt es da privat nicht viel zu erzählen. Im Moment gibt es nicht viel zu erzählen. Oh, jetzt geht's los. Ich merke auch schon, die Technik ist wieder da. Die Technik ist wieder da. Warte, wir schauen mal. Also, kann man kennen. Also mir kommt das Lied bekannt vor, da klingelt irgendwas bei mir. Ich glaube, der große Filmzuschauer und Musikliebhaber zu Hause wird jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und sich denken, der weiß ja gar nichts. Ich sage mal, Lied von David Bowie. Ja. Wurde für den Film sogar extra deutsch eingesungen von David Bowie. Oh. Es gibt wohl eine Version auf dem Soundtrack, die, wo glaube ich auch die Platte recht schwierig zu kriegen ist, wo er auf Deutsch das Lied einsingt. Okay, aber ich komme nicht auf Heroes. Den Titel. Es ist Heroes. Wir sind Helden für einen Tag. Ja. Also David Bowie, ich bin kein großer Anhänger vom David Bowie-Werk, da kann ich mich nicht reinhören, aber Heroes ist auch für mich ein Lied, wo ich sagen muss, unfassbar. Ist auf jeden Fall bekannt. Ich muss gestehen, ich komme immer nicht, ich kenne diese Lieder, ich komme aber nie auf den Namen. Und wie heißt jetzt der Filmtitel? War das auch Heroes? Oder? Entschuldigung, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ah, alles klar. Habe ich damals in der Schule gucken müssen. Und muss sagen, es hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ja, damals wollte man uns damit briefen, glaube ich. Ich glaube auch, das war so richtig reingetrümmert, dass Drogen unfassbar schlecht sind. Und ich muss tatsächlich sagen, bei vielem, was ich dann so im Umfeld mitbekommen habe, war dann gerade und jetzt erst recht. Weil das war in dem Sinne wenig Aufklärung, die da stattgefunden hat, sondern eher mit abschreckenden Bildern den Verbot noch ein bisschen dicker unterstreichen. Das ist immer das Problem. Wie kann man da gezielt intervenieren? Man weiß es nicht. Man weiß ja, es nicht. Also, aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema. Wir widmen uns jetzt dem nächsten Lied zu. Ja, du wirst es anhand des ersten Verses schon erkennen, aber auch einer meiner absoluten Lieblingsstücke, weil ich das damals auch hoch und runter gehört habe. Auch privat. So, pass auf, jetzt geht's los. Ja, logisch. Das ist natürlich Werner. Ganz klar. Sensationell, Torfrock. Ganz klar, Torfrock, ja. Ich kann tatsächlich auch nur jedem empfehlen, sich das Musikvideo dazu anzuschauen. Das muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Also das, was ich nicht so gut fand, auch bei dem ersten Teil, waren diese Szenen, wo die Menschen, also wo immer echt Filme eingeschnitten wurden zum Comic. Weil der Comic war sensationell, aber das, was zwischendurch kam, fand ich so, lala. Aber in dem Musikvideo von Torfrock sind quasi die ganzen Motorradszenen von Werner reingeschnitten und dann, wie die Band auf Tour ist und sich genauso benimmt und zukippt wie Sau. Und das harmoniert. Also so eine Mischung aus Realfilm und Trickfilm. Genau, ja, da hat man, genau. Okay. Das harmoniert einfach, muss man sagen. Sehr schön. Aber das war natürlich auch damals der Kracher, also als der Film rauskam. Ja, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, der hat auch für vieles Deutsches, auch wenn man es nicht im Nachhinein keiner zugibt, aber ich glaube, es hat viel deutsche Kultur gefördert, weil auf einmal deutlich mehr los, also mehr ging. Es war auf einmal, auch Zeichentrickfiguren konnten im Kino umgesetzt werden, mussten nicht kindisch sein. Es ging auch um diesen Lebensstil mit, es wird Bier getrunken den ganzen Tag, es ist eigentlich egal, du kannst auch auf alles gerne verzichten, aber irgendwie geht dein Leben trotzdem auf. Und ich glaube, der Brösel hat damit schon einiges losgetreten, glaube ich tatsächlich. Es hat natürlich ein bisschen so eine jugendliche Moral auch, ne? Ja, also, natürlich. Das Ganze noch ein bisschen überspitzt und auf die Schippe genommen. Also auf jeden Fall war Werner damals in aller Munde. Und Torfrock in aller Ohren, ne? Also ich weiß nicht, haben die danach nochmal so einen Hit gelandet? Na klar. Glaube, ja. Ja, Pressluft-Bernhard zum Beispiel. Und was hat denn Torfrock noch? Da gibt es auf jeden Fall, die sind heute sogar noch unterwegs. Also als ich jetzt neulich in Bremen war, habe ich gesehen, dass die oben gerade im Norden so in ihrer Heimat immer noch auf Tour sind und dort immer mal auf irgendwelchen Stadtfesten und so nochmal sich die Ehre geben. Also ich denke, für Torfrock war Werner auf jeden Fall sehr gut. Ich denke auch, das hat die Taschen gefüllt, dass definitiv das Bölkstoff ein Leben lang wenigstens noch so durchreicht. Ja, das stimmt, das stimmt. So, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich suche mal in meinen Archiven. Ich habe nämlich hier noch was, da bin ich gespannt, ob dir das was sagt. Ja, das Lied kenne ich natürlich. Das muss Habe Kerkeling? Ja. Aber in welchem Film das gespielt wird, da bin ich raus. Und zwar ist das Habe Kerkeling in Kein Pardon, heißt okay. Der Film, mit Heinz Schenk, unvergessen, mit dem mürrischen Moderator der Sendung. Und er arbeitet sich ja vom Kabelträger im Fernsehen hoch, bis er den Posten von Heinz Schenk übernimmt und genauso ekelhaft wird. Anhand dessen wird so wunderbar dieses ganze TV-System, gerade auch so in diesen 80er Jahren, als wirklich so die Koryphäen noch vergöttert wurden zu Hause Samstagabend mit 10 Millionen Leuten daheim am Bildschirm. Sensationell, wie da diesem Ganzen der Spiegel vorgehalten also wird. Also so ein Rudi Carrell-Verschnitt dann quasi, ja? Ja, aber wobei man Rudi Carrell wirklich nachsagt, dass das wirklich ein recht smarter Typ, ein sehr entspannter Kerl sein muss. Der soll sich auch sehr viel Mühe gegeben haben. Also der soll auch sehr, sehr beflissen gewesen sein, klar. Aber genau solche Koryphäen, ne? Also der, wann ist eigentlich dieses Kein Pardon rausgekommen, weißt du das? Kein Pardon muss Mitte 80 gewesen sein, glaube ich. So, oder Ende 80, es war auf jeden Fall die Anfangszeit von Habe Kerkeling. Okay, doch schon kein, so alt. Ach, ich sehe gerade 93. Doch, die 90. Doch, Anfang ja, 90. Ja, ja, okay. Aber Habe Kerkeling wirklich noch, ich würde schätzen wollen, 40 Kilo leichter und mit vollem Haar. Ja, das wünschen wir uns doch alle. Es ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme. So, dann Schauen wir mal, was ich hier noch für dich habe. Auch eine wahre Koryphäe. Habe ich früher geliebt, den Film, weil meine Eltern, glaube ich, auch nicht so richtig wollten, dass ich den gucke, weil der hatte schon so ein bisschen was Anrüchiges. Mm. Also für damals mit 7 oder 8. Ich bin gespannt, was damals anrüchig war. Kennst du nicht? Irgendwie habe ich was im Kopf, aber Voll Normal sagt mir irgendwas. Heißt der Film auch Voll Normal? Ja, der Film heißt Voll Normal mit Tom Gerhardt. Tom Gerhardt, genau. Ich hatte ein Gesicht irgendwie vor mir, aber sensationell. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Mit ein Zombie hängt am Glockenseil und der andere Zombie ist da unten voll am Bimmeln und er schlägt immer mit der Möhre volles Rohr vor die Glocke. Ein absoluter, grandioser Film über die 90er Jahre in Köln mit Fokuhila, mit getunten Autos, in Trainingsjacken. Es ist einfach, also es ist 90er Jahre Trash vom Allerfeinsten. Also wenn jemand mal Sonntag nichts zu tun hat und will sich mal wirklich sanft Kultur geben, dann ist Voll Normal der absolut richtige Film. Und wenn dann noch Luft in der Möhre ist, dann kann man auch noch umsteigen zu Ballermann 6. Das war nämlich der zweite Teil, weil sich der erste Teil so gut vermarktet hat. Der hat sich so gut vermarktet, ja? Der hat sich richtig gut verkauft, weil vielleicht auch wegen Jana S. Jana S. wurde gespielt von Dolly Buster. Dolly Buster spielt die Erotikdarstellerin Jana S. in Voll Normal. Ach du meine Güte. Es ist, du siehst schon, sehr, sehr seichte Unterhaltung. Ja. Also vielleicht sogar für einen verkaterten Sonntag mal. Ja. Ja. Das, da bin ich jetzt beim Pizzasonntag von ausgegangen. Ja, gut. Das ist der Kater. Also da muss ich sagen, habe ich leider nie gesehen. Okay. Aber vielleicht passt es ja irgendwann mal. Okay. Pass auf. Ich habe noch was für dich. Ich bin gespannt. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Und da kommt dieses Lied drin vor, was, glaube ich, auch so der Titeltrack des Liedes ist. Auf jeden Fall findet dazu die Schlüsselszene statt. Einen Moment. Ich muss mal schauen, wo ich es versteckt habe. Ihr seht schon, wir müssen unsere Technik noch ein wenig kultivieren. Ach Quatsch. Es ist doch nur menschlich. Wir wollen da auch mal zeigen, dass wir jetzt nicht so abgebrüht wie alle anderen sind und hier irgendwie alles zur Verfügung haben. Nee. Bei uns ist das noch ganz klein und ganz süß, findet das hier alles statt. Das stimmt. Und außerdem kann man ja zwischendurch vielleicht auch mal von dir ein kleines Kochrezept kriegen fürs Wochenende. Ach naja, so im Moment Kochrezepte, muss ich sagen, sieht schwierig aus. Vielleicht einfach mal, ich würde sagen Sonnenallee. Genau. Ja. Also der Film, da muss ich sagen, der hat mich schon irgendwie mitgenommen. Das war schön. Also ich würde sagen, so eine Coming-of-Age-Story, so ein Film übers Erwachsenwerden in einer längst vergessenen Zeit, ja, in einem längst vergessenen Land, genau. Einfach schön. Also ich muss auch sagen, ich bin ja tatsächlich erst noch das letzte Jahr in der DDR geboren so und habe daher nichts mitbekommen. Ach du Jungspund. Aber ja, tatsächlich. Okay. Aber das war tatsächlich so ein Film, wo auch der Samstagabend so familiär auch noch mit irgendwie 14, 15 dann abging, dass ich den mit meinen Eltern gucken konnte. Meine Eltern sich herzhaft über vieles amüsiert haben und direkt immer wieder in Anekdoten gekommen sind, so dass man zwischendurch auch immer mal Pause drücken musste, weil erst die Geschichte erzählt wurde und dann der Film weitergeguckt werden konnte. Aber das war mal so ein bisschen zu sehen, wie sind meine Eltern wahrscheinlich aufgewachsen im Vergleich zu mir. Richtig. Heutzutage. Richtig. So. Und das war wirklich, und Dynamo 5 mit der Letter bei dem Film, fand ich, hat das auch super unterstrichen, vor allem auch Dynamo 5 noch vertreten im Film mit Get It On, in der legendären Disco-Szene, als die Jungs ihren 5-Mann-Tanz in der Reihe machen, weil sie wieder mal kein Mädchen abgekriegt haben. Ich erinnere mich dran, sehr schön. Ich sehe auch bei dir, das treibt dir sofort ein Lächeln ins Gesicht. Ja, sensationeller Film. Das war einfach toll. Und wenn ich dich so höre, muss ich sagen, das ist Familienkino gewesen. Ne? Also wenn Mama und Papa dann ins Schwärmen geraten und aus ihrer Jugend erzählen können und ja, das ist einfach toll. Das ist ein klassischer Detlef Buck-Film, muss man sagen. Detlef Buck steht immer für große Filme. Detlef ist ein großer. Muss man? Ich glaube, er ist auch wirklich 2,3 Meter oder sowas groß. Ja, aber. Ich glaube, in Herr Lehmann sieht man das wunderbar, wie unfassbar riesig der ist im Vergleich zu Christian Ulm. Das stimmt. Und. Ja, das war von meiner Seite mein kleines Quiz. Wollen wir nochmal erstmal ein schönes Lied spielen? Hast du noch was parat? Sonst lass ich noch mal eingucken, wie du magst. Lass bitte noch mal eingucken, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann ich zwischendurch noch, ich weiß nicht, ob Detlef Buck den rausbringt, aber Herr Lehmann ist ja von dem wunderbaren Sven Regner geschrieben Element worden. Element of Crime. Richtig, und er hat ja ein neues Buch geschrieben, also jetzt schon ein bisschen älter, Magical Mystery. Ja. Und da kommt, soweit ich weiß, in diesem Sommer die Verfilmung zu raus. Magical Mystery oder die Rückkehr des Carl Schmitt. Ja. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe mir das Buch vorlesen lassen von Sven Regner. Und ich muss sagen, großes Buch. Und ich denke, wenn der Film halb so gut wird, dann ist es echt lohnenswert, sich den anzugucken. Ja. Und auch Sven Regner dieses Jahr wahrscheinlich noch neues Buch auch wieder. Oh. Wiener Straße, glaube ich, soll es heißen. Und ich glaube, es geht diesmal um Bremen wieder, glaube ich, in den 80er Jahren. Das heißt, wenn ich wir das sind wieder in der gleichen Szene mit so allen Bekannten. Ja, also Neufahr Süd war ja, glaube ich, die Bremer Szene und Herr Lehmann war ja dann die Berliner Szene genau, im Vergleich. Richtig, ja. Und jetzt richtig. Muss es wohl wieder zurückgehen. Aber wir werden uns überraschen lassen. Aber eigentlich ist bei Sven Regner kann man eigentlich getrost jedes Produkt, ich freu auch mich drauf. Musikalisch oder Literatur, immer zugreifen. Ich freue mich drauf. Ich habe von meinem wahrscheinlich absoluten Lieblingsfilm Lambok habe ich ein Lied ausgewählt von Calexico und kommt im Film vor und ich wünsche euch viel Spaß. Links zu den Liedern mit allen Namen, was wir so gespielt haben, findet ihr in unserer Spotify-Playliste oder ihr schaut einfach mal auf unsere Internetseite beckerfaust-podcast.wordpress.com. Viel Spaß! So, das war Calexico mit Cable Huge von dem wunderbaren Soundtrack vom noch wunderbareren Film Lambok. Einer meiner absoluten Oberlieblingsfilme. Ich glaube, ich habe den Film schon 20, 25 Mal gesehen. Ja, der ist wirklich gut. Und ich fand jetzt auch, also die Musikauswahl ganz großartig. Also ich stelle mir so vor, ich sitze im Auto, es ist dunkel und ich höre dieses Lied. Genau. Ja, der Film toll. Hat schön diese ganzen Waldszenen und so schön nochmal umrahmt. Ganz toll. Die Musik. So, ja, wir sind schon wieder am Ende leider, tatsächlich. Ja, es war doch wieder eine wundervolle Stunde. Es ging doch zügig vorbei, muss ich sagen. Aber es war doch ein sehr interessantes Thema. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen an Ihrem Rundfunkgerät. Das wäre schön, wenn wir ein paar interessante Sachen hier verbreiten konnten. Und zum Schluss, habe ich noch ein Stück mitgebracht. Wir hatten den wunderbaren Stanley Kubrick hier heute schon mal. Ja. Und einer meiner Lieblingsfilme, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, aus dem Jahr 1964. Leider noch nicht geschaut, aber unbedingt, ist natürlich ein Begriff. Unbedingt sehen, schwarz-weiß, aber trotzdem ganz toll. Und ich habe hier das Lied, was ganz zum Schluss gespielt wird. Vielleicht kannst du es langsam schon mal einlaufen lassen, dass wir uns so langsam noch verabschieden können, weil wir gehen langsam stramm dem Ende zu. Dann... Ja. Ja, dann möchten wir uns auf jeden Fall bedanken fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Am besten einfach bei iTunes den Podcast abonnieren, jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr Radio frei einschalten oder einfach auf die Internetseite beckerfaust-podcast.wordpress.com gehen und dort keine Folge mehr verpassen. Ansonsten würden wir uns natürlich überragend freuen für ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, dass wir weiter nach oben rutschen und Gehör finden. Und dann bleibt uns nur zu sagen, euch eine schöne Woche zu wünschen, Ihnen und Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und ganz im Sinne unseres Liedes, we'll meet again. Bis bald. Tschüss.